Wie oft hat man sie schon tot gesagt, doch hier im Innern des Landes erleben sie noch. Nach den alten Sitten und alten Gebräuchen, kaum dezimiert durch Kriege und Seuchen, stämmig und stark, ein beharrliches Leben, den alten Führern in Treue ergeben, dem herzhaften Trunke der üppigen Speise, in Häusern gebaut nach Altväterweise, im Glauben gefestigt, dass alles fließt, dass unten stets unten, oben stets oben ist. Wie oft hat man sie schon tot gesagt, doch hier im Innern des Landes, da leben sie noch. Die gewaltigen Mütter mit Kübelhintern, Bewahrer der Sitten und Leittier den Kindern, die Männer, die diese Mütter verehren und auf ihr Geheiß die Familie vermehren, die Söhne, die nach diesen Vätern geraten, prachtvolle Burschen und gute Soldaten, die Töchter, die mit dem Herzen verstehen und im weißesten Weiße Hochzeiten gehen. Wie oft hat man sie schon tot gesagt, doch hier im Innern des Landes, da leben sie noch und lieben die Blumen und Hunde und Elche, vor allen Dingen die letzteren welche, aus Bronze sie in die Wohnzimmer stellen, wo sie dann leise röhren und bellen, wenn jene traulichen Weisen erklingen, die ihre Herrchen so gerne singen, kraftvoll und innig nach gut alter Art, von den zitternden Knochen vom Jesulein zart. Wie oft hat man sie schon tot gesagt, doch hier im Innern des Landes, da leben sie noch und folgen den Oberhirten und Lehrern, den Homöopathen und weisen Sehern. Sie möchten mal wieder den Stall ausmisten und hassen Studenten und Kommunisten, sind kurz vor der Sturmflut noch guten Mutes und tanzen im Takt ihres schweren Blutes. Einen Schritt vor, zurück, eins, zwei, drei, und sie schwitzen und strahlen und singen dabei. Wie oft hat man uns schon tot gesagt, doch hier im Innern des Landes, da leben wir noch, da leben wir noch, ja, da leben sie noch. Thank you.